Deutschlandfunk, Hintergrundpolitik. Heute inszenierte Wirklichkeiten, wie Massenmedien Tatsachen schaffen, eine Sendung von Guido Meyer. Guten Abend, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie zur APF-Blick-Nachrichtensendung um 6:30. 1. Januar 1985. Die PKS, die Programmgesellschaft für Kabel- und Satellitenrundfunk, geht mit ihrem Programm Aktuell Presse Fernsehen, APF, dem späteren Sat.1, auf Sendung. Nur einen Tag später ertönt erstmals die Erkennungsmusik des bis dahin reinen Hörfunksenders RTL auch auf den deutschen Fernsehschirmen. Sowohl RTL Plus wie Sat.1 waren Wunschkinder der damaligen christlich-liberalen Bundesregierung. Seit der Wende 1982 hatten die neuen Bonner Regierungsparteien die Übertragungswege Kabel und Satellit und damit das private Fernsehen in der Bundesrepublik protegiert. Die FDP primär aus wirtschaftlichen, die CDU-CSU auch aus ideologischen Gründen. Wir hatten damals eine sehr linke Szene, auch gerade in den öffentlich-rechtlichen Anstalten. Ich war Mitglied des Fernsehrates des Zweiten Deutschen Fernsehens und Vorsitzender des Ausschusses für Politik und Zeitgeschehen und habe also dort die Programme sehr genau beobachtet. Wir kriegten es noch einigermaßen hin, im ZDF eine Ausgewogenheit herzustellen. Aber in den vielen Programmen der ARD von Report, Panorama, Monitor und wie sie alle hießen, war eine absolut linke Schlagseite. Christian Schwarz-Schilling, in der Kohl-Regierung Bundesminister für Post und Telekommunikation und damals wie heute Befürworter des kommerziellen Fernsehens. Deshalb dauerte es auch nicht lange, bis dem späteren Kirchprogramm Sat.1 der spöttische Beiname Regierungssender oder Kohl-Kanal zuteil wurde. Ich habe das nie für sehr ernsthaft gehalten, dass jetzt die Privaten etwa CDU-Sender würden. Wer das glaubte, der war naiv gewesen, und es glaubten doch eine Menge bei der Union, die dann auch gar nicht zufrieden waren und sagten, also das hatten wir uns aber anders vorgestellt. Ich war dieser Meinung nie. Mit dem Einzug neuer privater Programme in die deutsche Fernsehlandschaft vor nunmehr fast 20 Jahren stellte sich nicht nur Pluralität in der Presse ein, sondern es begann ein Angleichungsprozess zwischen beiden Ausprägungen des dualen Systems. Da gab es auch große Missstände, nicht, dass das Programm sehr oberflächlich war, bis dann auch dann bei den Privaten gute neue Sachen wie Frühstücksfernsehen, Nachrichtenprogramme, Informationsprogramme im großen Stile eingeführt worden sind, was man denen ja gar nicht zugetraut hat. Das hat sich doch schon geändert, das möchte ich sagen, zumal die Öffentlich-Rechtlichen auch sehr stark Kurs dann auf Oberflächlichkeit genommen haben und dann ist der Unterschied ja gar nicht mehr sehr groß gewesen. Der in den 80er und 90er Jahren ständig steigende Erfolg der Privaten und die damit verbundene ständige Ausweitung des Programms brachten auch ein Mehr an Nachrichten mit sich. RTL startete das Nachtjournal, das ZDF zog mit Heute Nacht nach, die ARD mit dem Nachtmagazin und schließlich im letzten Jahr wiederum Sat.1 für die Kommerziellen mit der Sendung Die Nacht. Auffallen kann in diesem Informationsmeer nur, wer mit zugespitzten Aussagen und skandalträchtigen Themen den Weg auf den Sender, auf den Bildschirm, auf die Titelseite schafft. Der Mainzer Medienwissenschaftler und Publizist Hans-Matthias Kepplinger. Medien, die einen Skandal sozusagen an ihre Fahne heften können, die sind in der Öffentlichkeit sehr sichtbar, weil man über sie selber spricht, über die Medien spricht. Und außerdem dient natürlich auch ein solcher Skandal der Imagebildung der Medien, der Prestigebildung der Medien innerhalb des Mediensystems. Bei Journalisten gelten die Medien sehr viel, die häufig und intensiv Skandale produzieren. Also hier ist sozusagen eine Wirkung nach innen auf die Konkurrenz in der Kollegenbeobachtung, wie auch nach außen auf das Publikum, Reichweite, Akzeptanz, Leserschaft, Ausweitung, alles das lässt sich mit Skandalen relativ erfolgversprechend machen. Und das führt auch dazu, dass man dann eben nicht so genau hingeht und sagt, wow, so eine tolle Story, ja, wenn ich die bringe, ja, dann bin ich der King bei meinem Chefredakteur oder bei meinem Verleger und dann ist die Gefahr zu sagen, also komm, ich müsste zwar vielleicht noch den und jenen anrufen und müsste das nochmal überprüfen, aber die Story ist einfach zu gut. Ich lasse mir die nicht kaputt machen. Der Kommunikationswissenschaftler Wolfgang Donsbacher aus Dresden. Das Prinzip ist einfach und verführerisch, aber gefährlich. Und es heißt First and Fast. Jeder will und soll der Erste sein, der Neuigkeiten, noch besser vermeintliche Skandale in die Schlagzeilen bringt. Gelingt dies nicht, sollte man als Zweiter unter Ferner Liefen wenigstens die Skandalspirale ein Stück weiter drehen. Die Massivität des Vorwurfs schießt oft weit über das Ziel hinaus. Nehmen Sie mal die Kampfhunde. Zunächst war der Vorwurf, hier gibt es diese gefährlichen Hunde und die Politik unternimmt nichts. Einige Politiker haben dann möglichst schnell reagiert, wurden dann auch für kurze Zeit von den Medien gefeiert, wegen ihrer schnellen und massiven Reaktion. Und dann kam die nächste Phase, es stellte sich heraus, dass diese Maßnahmen nicht hinreichend bedacht waren. Und nun haben die gleichen Medien, die zunächst nach schnellen Maßnahmen gerufen haben, die gleichen Medien haben nun die Politiker geprügelt, die solche schnellen Maßnahmen erlassen haben, mit der Begründung, hier sei doch vollkommen falsch gehandelt worden. Das ist eine sehr problematische Angelegenheit und zeigt erneut, wie gefährlich es eigentlich doch im Einzelfall ist, wenn sich Politik von den Medien die Vorgehensweise diktieren lässt. Wo Kampfhunde als Angriffswerkzeug nicht reichen, bringt Bild auch noch ganz andere Kunststücke fertig, macht zum Beispiel aus einem Seil einen Schlagstock und aus einem Handschuh einen Bolzenschneider. So geschehen im Januar 2001, als das Blatt ein Foto einer Demonstration aus dem Jahre 1994 mit Jürgen Trittin veröffentlichte, es aber vor Drucklegung entsprechend bearbeitete, indem es Bildausschnitt und Unterschrift so wählte, dass ein anderer Zusammenhang entstand. Bevor sich Bild entschuldigte, hatte der Bundesumweltminister damit gedroht, den Deutschen Presserat einzuschalten. In diesem konkreten Fall habe ich Probleme damit, das als handwerklichen Fehler im Sinne von Flüchtigkeitsfehler oder Versäumnis einzuordnen. Da drängt sich schon eher der Verdacht auf, dass es sich um sowas wie eine ideologische Eintrübung gehandelt hat. Also insofern eigentlich auch ein bisschen eine enttäuschende Erfahrung wieder. Im Springer Verlag hat sich ja ein bemerkenswertes Revirement abgespielt im Herbst vergangenen Jahres. Da sind von verschiedenen größeren, in zentralen, wichtigen Blättern die Chefredaktionen ausgewechselt worden. Und es ist deshalb nicht so ganz von der Hand zu weisen, dass dieser in Anführungsstrichen Fehler damit zu tun hat. Man muss aber auch wieder an dieser Stelle sagen, the system works. Es ist ganz schnell aufgedeckt worden. Es gab eine große öffentliche Diskussion. Also die Medien verhandeln auch in einer kritischeren Weise als früher und viel transparenter als früher über die eigenen Probleme. Der frühere Vorsitzende des Deutschen Journalistenverbandes, DJV, Siegfried Weichenberg. Politik braucht Zeit. Die Medien jedoch verlangen nach schnellem Handeln und sind sich durchaus der Gefahr bewusst, damit falsches Handeln zu provozieren. Die PR-Strategen in den Parteizentralen drängen auf Medienpräsenz ihrer Leute. Von der Partei weniger beachtete Politiker hoffen auf öffentliche Wahrnehmung. Und so heißt es, first, fast und möglichst unverwechselbar zu sein, auch für die Politiker. Alexander von Sobeck, ZDF-Korrespondent in Israel, der auch Erfahrungen gesammelt hat als Geschäftsführer von Phoenix und Moderator des ZDF-Politmagazins Berlin Direkt. Natürlich sind die Medien ein Korrektiv. Ich würde nicht unbedingt die Meinung teilen, dass sie die vierte Gewalt sind, aber sie kontrollieren. Sie haben natürlich die Aufgabe, darauf zu achten, wie wird Politik gemacht, wie wird Politik auch verkauft. Manchmal hat man ja schon den Eindruck, dass das Verkaufen von Politik heute wichtiger geworden ist, als es die Inhalte sind. Und ich bin wirklich felsenfest der Meinung, dass wir die Themen nicht schaffen. Von Sobeck also ist, wie gehört, felsenfest der Überzeugung, bei der Kreierung von Themen nicht beteiligt zu sein. Die Medien also nicht als Erfinder, sondern nur als begleitende Berichterstatter? Häufig sind es ja nicht die Inhalte der alten Geschichten, sondern häufig ist das, was in der Kritik steht, der heutige Umgang mit diesen alten Geschichten. Also wie verhält sich ein Minister zu seiner Vergangenheit? Wie hält er es mit Gewalt damals und heute? Wie hat er bestimmte Aussagen in einem Prozess gemacht oder vor dem Deutschen Bundestag? Und wie weit decken die sich dann mit den Tatsachen? Darum geht es ja meistens. Es geht im Fall Fischer oder auch in dem Fall von Ulla Schmidt sicherlich nicht darum, jetzt 20, 25 Jahre alte Geschichten nochmal im Detail aufzuarbeiten. Aber wenn tatsächlich Abweichungen der heutigen Einlassungen zu der damaligen Vergangenheit da sind, dann ist es durchaus die Aufgabe der Journalisten, das auch zu vergleichen. Minister sind ein besonders beliebtes Ziel von Angriffen der Medienbranche, egal welcher politischen Couleur sie angehören. Der grüne Bundesaußenminister Joschka Fischer wurde im letzten Jahr angegriffen, als Fotos veröffentlicht wurden, die ihn als steinewerfenden 68er zeigten. Weder dieser Sachverhalt noch die Fotos noch seine Vergangenheit insgesamt indes waren neu. Die damals und heute relativ unbekannte Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt von der SPD fand sich im Jahr 2001 wegen privater Geschichten plötzlich auf den ersten Seiten der Presse wieder. Und auch die einstige bayerische Gesundheitsministerin Barbara Stamm von der CSU verdankte ihre rasant angestiegene Popularität und damit auch ihren Sturz von erhöhter Fallhöhe den Medien. Das wusste sie auch am Tag ihres nicht ganz freiwilligen Rücktritts im Rahmen der BSE-Krise. Viele haben von Ihnen darauf gewartet, viele haben auch gewettet darauf. Nun würden Sie also dann auch entsprechend dann Sektkorken knallen lassen, wie Sie das auch gerne haben. Ob Barbara Stamms vermeintliche BSE-Pannen, Nazi-Vergleiche von Jürgen Trittin oder Plakataktionen von Laurenz Mayer, das waren dankbare Schlagzeilen des letzten Jahres. In den Wahlkampfzeiten des Jahres 2002 müssen neue Skandale herhalten. Da kamen diesmal Michel Friedmann und Jürgen Möllemann genau zur rechten Zeit. So lange, bis sie wiederum abgelöst wurden von nächsten Themen. Bundeskanzler Schröder feuert Rudolf Scharping. Der Pannenminister muss gehen. Peter Struck kommt. Der Stern hatte die Kontakte Rudolf Scharpings zu Moritz Hunzinger aufgedeckt und damit die Affäre ins Rollen gebracht. Wolfgang Donsbacher. Wir haben den Druck, der durch die eigene Meinung kommt, durch die eigenen missionarischen Absichten. Und wir haben auf der anderen Seite den Druck, der dann von der Organisation kommt. Sie werden bezahlt, damit sie Auflage machen, dass sie Quote machen beim Fernsehen. Und dann muss man eben immer wieder eine neue Sau durchs Dorf jagen, um die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich zu ziehen. Hier unterscheiden sich die elektronischen also offenbar nicht von den Printmedien. Ob Zuschauerzahl oder Auflagenstärke, der Zuspruch der Konsumenten ist Erfolgsmesser für ein Thema. Zieht es nicht oder nicht mehr, ist es höchste Zeit, ein neues zu präsentieren. Darauf hat die Politik mittlerweile reagiert. Zuletzt Bundespräsident Johannes Rau, der vor einer, so wörtlich, medialen Inszenierung warnte. Die Politik werde immer mehr ein Teil der öffentlichen Unterhaltung. Der Wert einer Information werde häufig nicht mehr an der Wahrheit, sondern an der Attraktivität gemessen. Können Journalisten also Politiker auch zu Fall bringen? Alexander von Sobeck. Ein einzelner Journalist mit Sicherheit nicht. Es gibt aber Phänomene, wenn sich in einer bestimmten zugespitzten Situation die Fehlleistungen so häufen, dass dann die gesamte Journalie über denjenigen herfällt. Das bestärkt natürlich durchaus manchen Entschluss eines Regierungschefs, einen Minister dann auch aus dem Amt zu entfernen. Aber es sind nicht die Medien, die Minister aus dem Amt treiben, sondern es sind ihre eigenen Leistungen und Fehlleistungen. Was sie heute in den Köpfen der Menschen finden, ist oft gar nicht mehr die Realität, sondern eine von den Medien konstruierte, hergestellte Wirklichkeit. Beschreibt die Meinungsforscherin Professorin Elisabeth Nölle-Neumann die derzeitige Politik- und Medienwelt, die sich geprägt zeigt von einem regelrechten Wettrennen um den nächsten, den besten Skandal. Mehr Skandale in kürzerer Zeit. Eigentlich eine logische Entwicklung. Denn irgendwie muss ja auch der Inflation an Nachrichtensendungen und Sendern entsprochen werden, die sich schließlich rechtfertigen wollen. Siegfried Weichenberg vom DJV. Man kann vielleicht in diesem Zusammenhang mal dieses Schlagwort der Amerikanisierung verwenden, weil das Ganze doppelgesichtig ist. Zum einen hat der politische Journalismus an Respektlosigkeit gewonnen. Also das, was wir eigentlich so ein bisschen mit amerikanischem Journalismus verbinden, nachfassen in Interviews, eine gewisse Distanz, kritische Kontrolle, auch mehr Investigatives, das kann man jetzt verstärkt feststellen. Die Kehrseite der Amerikanisierung ist sicherlich mehr Entertainment als früher, auch eine größere Aufgeregtheit, kürzere Verfallzeit von Themen. Und so verwischen bisweilen die Grenzen zwischen Politik und Journalismus. Ist teilweise gar nicht immer klar, wer der eigentliche Initiator und Hervorbringer von News ist. In diesem Jahr wird im deutschen Fernsehen auch erstmals eine Amerikanisierung des Wahlkampfes zu beobachten sein, wenn sich Bundeskanzler und Herausforderer zu einem Fernsehduell treffen werden. Diese Duelle sind natürlich ein zusätzliches Informationsmittel im Wahlkampf, und so würde ich das sehen. Diese Duelle haben ja auch eine sehr stark ritualisierte und formalisierte Form, die wir gemeinsam mit den Fernsehanstalten so besprochen haben. Ja, dass also die Sekunden eingeteilt werden, dass die Fragen abwechselnd gestellt werden und so weiter. Michael Spreng, der Berater des Kanzlerkandidaten der Union, Edmund Stoiber. Was in den USA üblich ist und alle 4 Jahre als Debatte von den großen Networks ausgestrahlt wird, versuchen in diesem Jahr RTL und Sat.1 am 25. August und ARD und ZDF am 8. September. In deutschen Landen heißt es allerdings nicht Debatte, sondern Duell. Und dennoch, eine Inszenierung durch die Medien ist hier ausdrücklich nicht erwünscht. Und doch wird sich auch ein an Informationsvermittlung orientiertes Rededuell nicht einer gewissen medialen Faszination erwehren können. Die Versuchung der Inszenierung liegt hier besonders nahe. Bitte möglichst keine einzige politische Botschaft in der Sache ohne ein Bild. Wir machen Bilder für die Bildermacher, für alle Medien. Sprechende Bilder bleiben in den Köpfen der Menschen, Worte sind sehr flüchtig. Fritz Görgen, Strategieberater des FDP-Vorsitzenden und Kanzlerkandidaten Guido Westerwelle im Bundestagswahlkampf 2002. Die Politik weiß also genau, wie sie sich die Medien nutzbar machen kann, ist keinesfalls nur das Opfer. Erstmal muss man Aufmerksamkeit gewinnen, und wenn man die gewinnt, kann man vielleicht Sympathie überbringen und dann vielleicht auch noch die eine oder andere konzentrierte, einfache politische Botschaft. Notfalls also geht die Nutzbarmachung auch völlig auf Kosten des Inhalts über die Bühne. Das Wie wird wichtiger als das Was. Doch es sind nicht immer die Medien, die das Ihrige zur Inszenierung von Themen beitragen. Umgekehrt bedient sich auch die Politik, zum Beispiel des Vehikels Fernsehen, um die von ihr gewünschten Themen zu transportieren und in Szene zu setzen. Ist es zum Beispiel richtig, wenn jede Woche ein neuer Kandidat des Kompetenzteams vorgestellt wird, das dann sozusagen ganz direkt im Programm abzubilden, muss da abgewogen werden? Den Fall Katharina Reiche, die Herr Stoiber als Familienkompetenzfrau vorgestellt hat, wird natürlich im Programm berücksichtigt. Das wird allerdings dann auch in den Tagesthemen mit einem Kommentar versehen, wie das denn zu bewerten ist, die Stimmen, die es vorher innerhalb der CDU-CSU gegen diese Kandidatin gab. Thomas Roth, Leiter des ARD-Hauptstadtstudios und in dieser Funktion Moderator des wöchentlichen Berichts aus Berlin im Ersten Deutschen Fernsehen. Es gibt sie also, die Abhängigkeiten von Journalie und politischem Establishment. Siegfried Weichenberg vom Deutschen Journalistenverband. Es führt einerseits sicherlich dazu, dass sich die Spirale oder, wie ich vorhin gesagt habe, das Karussell immer schneller dreht. Auf der anderen Seite haben natürlich diese Affären auch, Sie merken, ich bin da vielleicht Berufsoptimist, was Selbstreinigendes. Also unter dem Gesichtspunkt finde ich das gar nicht so schlecht, dass wir im Rahmen von solchen Medienaffären öffentlich über Journalismus verhandeln, wie das im letzten Jahr ja in auffällig häufigem Maße geschehen ist. Es führt schon dazu, dass man auch innerhalb der Profession des Journalismus verstärkt darüber nachdenkt, was man machen soll und was man möglichst doch unterlassen sollte. Also insofern ist das eine zweischneidige Angelegenheit. Zweischneidig auch deswegen, weil es für den politischen und medialen Laien, für den Zuschauer von Nachrichtensendungen oder den Leser von Zeitungen, schwerfällt, zwischen journalistischen Fehlern, inszenierten Skandalen und realen Missständen zu unterscheiden und sie als das, was sie sind, zu erkennen. Noch einmal der Publizist Hans-Matthias Kepplinger. Wenn man Journalisten befragt, was hat denn eigentlich den Journalismus in Deutschland in den letzten 20, 30 Jahren geprägt? Und dann sagt der größte Teil, weit über 2/3, es waren Affären, Skandale und solche Dinge. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass die Skandale in der Vergangenheit, die natürlich von einzelnen wenigen Medien gemacht, getrieben, betrieben wurden, vor allem vom Spiegel, aber auch von einigen anderen Medien, dass diese Skandale aus der Vergangenheit das Selbstverständnis der nachwachsenden Journalistengeneration prägen, geprägt haben und weiter prägen werden. Und die Konsequenz ist, dass man damit rechnen muss, dass immer mehr junge Journalisten es sozusagen als ihren Ritterschlag empfinden werden, wenn es ihnen gelingt, einen Skandal zu etablieren. Wenn es ihnen gelingt, aus einem Missstand richtig einen Skandal zu machen. Das war Hintergrund Politik. Heute inszenierte Wirklichkeit, wie Massenmedien Tatsachen schaffen. Eine Sendung von Guido Meyer. Redaktion Bernd Kalliner. Morgen im Hintergrund Politik, Ich-AGs und Selbstunternehmer, die neue Welt der Arbeit. Es folgen die Nachrichten, danach die Kommentare, unter anderem zur Diskussion um die Steueramnestie. Deutschlandfunk.